von Ingrid Marschang. Willkommen bei der Agentur für Arbeit. Sie wollen am Motivationskurs für aktivierungsbedürftige Leistungsbezieher teilnehmen? Ich muss. Im Moment sind alle unsere Plätze belegt. Drücken Sie bitte die 1 und entspannen Sie sich. Arbeit macht froh. Machen auch Sie uns froh. Na, aber sicher, ich kann's kaum erwarten. Sieht sich, fängt das Leben an, komm, reih dich ein. Die Rente ist noch fern, noch fern, noch fern. Du arbeitsloses Schwein. 70, backen wir es an. Komm, reih dich ein. Wir arbeiten sehr gern. Leben ganz der Arbeit wein. Mit 70 willst du nützlich sein, komm, reih dich ein. Ja, hallo. Hallo. Hallo. Bin ich noch richtig beim Motivationskurs? Ja, hallo. Mit wem spreche ich? Hallo. Sind Sie mein Berater? Da hänge ich schon 2 Stunden in der Leitung. Was ist denn nun? Bin offensichtlich mit einer chinesischen Wäscherei in Bitterfeld verbunden. Ich war wieder in Berlin, der Hauptstadt der Hundehaufen und schlecht Frisierten. 22 Uhr. Dienstbeginn. Aufnahme der Observation. Tagsüber arbeitete ich bei der Post. Meine Karriere nach der Karriere ist nicht mehr aufzuhalten. Nachts hatte ich einen Job als Mülldetektiv im Einkaufszentrum der Schönhauser Allee-Arkaden. Das Objekt, das ich zu bewachen hatte, war eine große, schwarze Mülltonne. 22.10 Uhr. Objekt verhält sich ruhig. Sie stand auf dem Fahrradparkplatz neben dem Einkaufszentrum. Umgeben von blauen Müllsäcken. Niemand darf Hand an den Müll legen, der permanent gefährdet ist durch Obdachlose, Rentner und andere suspekte Objekte, die darin nach Essbarem wühlen, lautete Paragraph 6 meines Arbeitsvertrages. Ab und zu konnte ich im Aufblitzen eines Feuerzeugs obdachlose Familien sehen, die sich einen schützenden Platz an der Hauswand erkämpft hatten gegen die freilaufenden Hunde der privaten Sicherheitskräfte. Auch der Wind ist gegen mich. Und es steht noch nicht fest, ob die Sonne jemals wieder aufgehen wird, um den Himmel mit einem samtigen Beaujolais-Rot zu übergießen. Fest wickelte ich den Gürtel meiner Jacke um mich. Was war denn das? Beaujolais? Hä? Ja, wer da? Beaujolais. Die Geister der getrunkenen Weine wollen mich holen. Herr Marland. Nicht. Nicht so laut, sonst hören die uns. Die sind überall. Wenn die mich finden, bin ich verloren. Wer sind Sie? Was wollen Sie? Haben Sie jetzt ein Beaujolais dabei? Ah, das ist der Beweis. Sie sind Johann Marland. Ich habe einen Auftrag für Sie. Alles in Ordnung, oder? Ich muss meinen Fuß bewegen. Die sollen nicht merken, dass ich mit Ihnen spreche. Die beobachten mich aus dem All. Sie haben alle meine Lebensdaten. Eine Irre. Was sind Sie? Oh Mann, oh Gott, aufhören. Hört ihr auf. Wo kommt denn das her? Hä, das Ding da an Ihrem Fuß? Schalten Sie das bitte ab. Kann ich nicht. Das haben die an meinem Fuß festgemacht. Wenn ich mich nicht genug bewege, dann spielen die das stundenlang. Hier, nehmen Sie. Schnell, da kommt jemand. Hey, ist gut. Komm, weg. Wer ist denn da? Ich bin's. Rolf vom Säuberungsservice. Kumpel, sprichst du mit dem Müll? Man kann sich seine Gesprächspartner nicht immer aussuchen. Ruhig, okay. Ruhig. Wir haben eben so einen Typen erwischt mit einer halben Stulle. Er hat behauptet, er hat sie von der Straße aufgehoben, weil er Hunger hat. Hab sie beschlagnahmt. Hier, Rocky. Hier. Friss. Anständiger Mensch frisst nicht von der Straße. Eckschweine gibt's. Na denn, muss wieder. Heute krauchen viele Rentner zwischen den Mülltonnen. Bis später. Morgen 14 Uhr. Kaffee-Endzeit. Marita Kolbe. Habe ich überhaupt noch etwas zu trinken im Haus? Verdammt. Ich kann mich nicht erinnern. Guten Morgen, Herr Mahler. Scheiße. Die Hausverwalterin und Beauftragte des Elite-Imperiums Pretoria hielt mir zur Begrüßung ihren Handshaker entgegen. Hallo. Eine Prothese zur Berührung von Sozialhilfeempfängern. Herr Marland, Ihre Nachbarn haben sich wiederholt beschwert. Wie ein Chamäleon schmiegte ich mich an die Wand und hielt die Luft an. Über die Lautstärke Ihrer Musik. Hatten Sie die letzten Tage Besuch? Besucher müssen nach § 7a der Hausordnung eine Besuchsgebühr bezahlen, wenn sie länger als 2 Stunden die Wohnung benutzen. Das nächste Mal wird der Sicherheitsdienst sich der Sache annehmen müssen. Sie leben hier in einem gehobenen Kiez aufgrund der Sozialquote, Herr Marland. Ein Anruf beim Amt und Sie haben hier gewohnt. Bei 3 Regelverstößen dürfen Sie unser Motivationsseminar besuchen, jeden Freitag. Erfolgreich Mieter sein, erfolgreich leben. Erfolgreich abkacken. Zudem verstoßen Sie durch Ihren Wochenenddienst gegen § 12 der Hausordnung. Jede Sozialwohnung muss an Sonn- und Feiertagen voll bewohnt und ausgelastet sein. Nur mit Sondergenehmigung kann dies außer Kraft gesetzt werden. Ich werde den Antrag nachreichen. Bevor ich elegant an ihr vorbeigleiten konnte, der rettenden Aufzugtür entgegen, zog sie noch ein Manuskript aus ihrer tödlich schwarzen Aktentasche. Ihr monatlicher Bericht, ich und meine Wohnung, den jeder Mieter regelmäßig verfassen muss. Natürlich, regelmäßige Berichte darüber, wie ich meine Wohnung sinnvoll nutze. Dienen dazu, die Hausverwaltung zu unterhalten und davon zu überzeugen, dass der Mieter sich um seine Wohnung verdient gemacht hat. Richtig. Die Umstellung Ihres Stuhlganges auf die Nachtzeit, in der die Klospülung kaum genutzt wird, ist eine originelle Idee, Herr Marland. Insgesamt ein gelungener Bericht. Danke. Ich werde ihn im Infokasten aushängen und auch das Amt darüber informieren, damit Sie Ihre Mietunterstützung nicht verlieren. Panisch drückte ich den Aufzugknopf. Herr Marland, Führung ist im Kern eine Frage der Professionalität und der inneren Haltung. Ach, verdammt, da war noch was drin. Der gute Wein. Kein Lippenstift am Glas, keine Kerzen, kein Schamhaar, ergo kein Besuch. Nirgendwo ein menschliches Wesen. Nur leere Weinflaschen, die einen traurigen Schatten warfen. Muss das schwarze Loch in meinem Universum füllen. Ich konnte mich an nichts erinnern. Nur an die Namen derer, die ich gestern meiner Wunsch-Selbstmordliste hinzugefügt hatte. Rolf vom Säuberungsservice. Und Malvik, mein Berater bei der Agentur für Arbeit. Er herrschte über alle Hartz-IV-Empfänger von M bis P. Der Führer im Aufzug kommt dazu. Ah. Es zischt der Sekt. Die Zeichen stehen auf Sturm. Es ploppt der Wein. Wenn die Kanzlerin ihr Gewicht reduziert und aus dem DAX fliegt, kann das zu einem Absturz der Märkte führen. Auf den Absturz der Märkte. So die Meinung der Analysten. In meinen unzerstörbaren Wladimir Iljitsch Lenin Hauspantoffeln fühlte ich mich absolut sicher. Auf der diesjährigen CeBIT in Berlin hat Japan seine neueste Innovation präsentiert. Einen abwaschbaren elektronischen Sozialarbeiter. Ungarische Operetten. Bei Streichelberührung ertönt automatisch eine Entspannungsmusik. Jetzt fällt's mir wieder ein. Toyota, Sony und der Toilettenhersteller Toto haben dieses Wunderwerk der Technik in Kooperation speziell für Manager entwickelt, die selbstmordgefährdet sind. Japan hat weltweit die höchste Selbstmordrate. Stundenlang habe ich ungarische Operetten gehört. Die jährlichen Suizidfälle haben in den letzten 11 Jahren stets die Marke von 30.000 Fällen überschritten. Die japanische Regierung, die einen 100-Tage-Maßnahmeplan gegen Selbstmord erstellte, belobigte diese technische Innovation als die größte Erfindung seit der sprechenden Toilette. Ich zählte Sozialarbeiter und schlief ein. Ungarische Chöre sind in meiner Was ist? Wer da? Ich öffnete die Augen und starrte auf ein vollbusiges Weib, das wild auf der Pusta herumhüpfte. Gräfin Maritza. Ich schloss die Augen und öffnete sofort meine Hose. Komm mit nach Warastin, solange noch die Rosen blühen. Bevor ich meinen Hilfsarbeiterjob bei der Post antrat, begab ich mich ins Café Endzeit, zum Rendezvous mit meiner Auftraggeberin. Machen Sie den Mund auf. Ich saß noch keine 5 Minuten, als ein Mann mit gepflegt schmierigem Aussehen zielsicher zum Tisch eines Kaffeekränzchens trat. Ihr Gebiss ist gepfändet. Und mit professionellem Griff einer alten Dame das Gebiss aus dem Mund zog. Ich bin Beauftragter der Raskolnikow Inkasso GmbH. Sie haben Ihre Mietkosten nicht beglichen, trotz mehrfacher Aufforderung. Ich starrte in einen traurigen, zahnlosen Abgrund. Während der Raskolnikow-Beauftragte sich geschäftig mit seiner Beute entfernte, darf ich Ihnen ein Leihgebiss anbieten? War ein Kellner an den Tisch des verstummten Damenkränzchens getreten. Ein spezieller Service unseres Hauses. Bei Vorlage Ihres Rentnerausweises oder des Hartz-IV-Bescheids können Sie für 2 Euro ein Gebiss leihen. Gut zu wissen. Solide Standardausführung. Allmählich wurde ich unruhig. Endlich stand mit 10-minütiger Verspätung meine Auftraggeberin in der Tür. Danke, dass Sie gekommen sind. Wir haben nicht viel Zeit, Herr Marland. Mein Sohn ist verschwunden. Er kam einfach von der Arbeit nicht mehr nach Hause. Wann waren das? Vor 2 Wochen. Er fuhr Pakete aus bei der Post. Schon mal bei der Post nachgefragt? Ja, die behaupten, er hätte sich an diesem Tag krank gemeldet. Sie haben ihn weggebracht. Ich weiß es. Glauben Sie, dass er noch lebt? Kann ich nicht sagen. Da bräuchte ich nur einen Schluck. Information. Er ist Jahrgang 93. Ach, ein guter Jahrgang. Ja, er hat eine Ausbildung als Mechatroniker gemacht und keinen Job gefunden. Und dann kam Hartz IV und die haben ihn in so einen Bewerbungskurs gesteckt. Jetzt macht er ein Praktikum bei der Post. Arbeitsintegrationsmaßnahme. Ja, ist mir bekannt. Wer führt denn die Maßnahme durch? Diese Typen von Jobstarter. Die arbeiten doch mit dem Amt Hand in Hand. Ja, ja. Wer dort nicht spurt, bekommt kein Geld. Sven war keine 4 Tage dabei, als er verschwand. Ja, ja, gut, gut. Ich werde mich der Sache annehmen. Sollten Sie was Neues erfahren, rufen Sie mich sofort an. Hier, meine Telefonnummer. Danke. Danke. Das hier ist eine Anzahlung. Den Rest, wenn Sie ihn finden. Da sind Sie wieder. Ausgerechnet jetzt. Oh, bitte, aufhören. Ich muss mich bewegen. Ich muss mich bewegen. In einer Woche. Hier, im Café. 500 Euro. Ich biss hinein. Der Schein war echt. 500 Euro. Das macht bei 3,49 die Flasche. Bei Lidl 143 Flaschen Beaujolais Primeur. Verdammt, wo ist sie? Ah, da vorne. Ich hatte Zweifel an Kolbes Geschichte und routiniert ihre Verfolgungsjagd aufgenommen. Unauffällig, versteht's. Möglicherweise ist sie eine Sozialdetektivin, die mir eine Falle stellen will. Plötzlich verschwand sie hinter dem Portal der Deutschen Bank. Ich postierte mich hinter einem geparkten Wagen und beobachtete die Tür, hinter der ab und zu Menschen verschwanden. Manche schienen nicht älter als 10 Jahre zu sein. Merkwürdig. Haben die schon ihr eigenes Konto? Nach einer halben Stunde vergeblichen Wartens schritt ich zur Tat. Einfach verschwunden, das gibt's doch nicht. Die Servicehalle war praktisch menschenleer. Nur 2 Schalter waren von Angestellten besetzt. Sie kann sich doch nicht einfach in nichts aufgelöst haben. Ein Teppich mit dem Logo der Bank lag im Wartebereich. Es sah aus wie eine Kreuzung aus Niere und Eurozeichen. Darauf stand ein Stuhl, der durch sein ausgeklügeltes Design eine geglückte Verbindung von puritanischer Plastik und inquisitorischem Foltermöbel darstellte. An der Wand darüber prangte ein Ausstellungsplakat. Luxus ist eine Form von Realismus. Giorgio Armani nahm eine Jacke und machte daraus ein Imperium. Nun will der Powerpurist auch unsere Wohnungen erobern. Armut ist eine Form von Realismus. Da waren wir uns einig. Der Detektiv, der Hilfsarbeiter und der Weingeist in mir. Suchend schweifte mein Blick noch einmal durch den Raum. Kontoauszugsdrucker, Geldautomaten und ein Beichtautomat für Steuersünder. Marita Kolbe war spurlos verschwunden. Mein Blick fiel auf den letzten Schalter. Transplantschalter? Natürlich. Sie versucht es mit einem Kredit bei Transbank. 1.000 Euro für eine Niere. Mir schauderte. Ich hatte kein Organ zu viel. Höchstens eine Leber zu wenig. Entschlossen näherte ich mich der Organabgabestelle. Guten Tag, ich suche eine blonde Frau. Schlank, blass mit grünem Mantel. Sie hat vor 15 Minuten an diesem Schalter gestanden. Hier gehen tagtäglich so viele Menschen ein und aus. Nun, dass sie hineingehen, kann ich bestätigen, aber von hinausgehen kann keine Rede sein. Ein- und Ausgänge fallen unter den Datenschutz. Kann ich sonst noch etwas für Sie tun? Es warten noch andere Kunden. Ich blickte mich um. Außer dem Folterstuhl des Powerpuristen stand niemand hinter mir. Hat diese Frau bei Ihnen einen Kredit beantragt? Auch das fällt unter den Datenschutz. Wenn Sie einen Kredit auf eines Ihrer Organe aufnehmen wollen, in 20 Minuten wird ein hauseigener OP frei. Darf ich Sie vormerken? Besten Dank. Ich behalte meine Organe. Dann gehen Sie jetzt bitte. Sonst rufe ich den Sicherheitsdienst. Hier findet eindeutig ein Verbrechen statt. Eine Bank war immer ein Ort des Verbrechens. Darin kannte ich mich als Power-Pauperist aus. Wacht auf, Verdammte dieser Erde, die stets man noch zum Hungern zwingt. 15.50 Uhr betrat ich das Postgebäude. Mein Spätdienst begann in 10 Minuten. Aus der Kantine zogen bereits die Gerüche des Abendessens in die Gänge. Ich stimmte die Internationale an, fest entschlossen, mich der Ausbeutung durch längere Gesangseinlagen zu entziehen. Völker hört die Signale, auf zum letzten Gefecht, die Internationale. Erkämpft das Menschenrecht. Die Firma Jobstarter ging dieses Jahr an die Börse und handelt eine Daytrading-Strategie an den europäischen und US-amerikanischen Future-Märkten. Die Bundesregierung sieht im DAX-Future einen erfolgreichen Markt und zeichnete die Firma mit dem deutschen Reiterorden aus. Ich hatte noch ein wenig Zeit und begann meine Schicht mit Kaffee und Zeitung. Beides gab es in der Kantine umsonst. Ich gratuliere der Firma Jobstarter zu ihrem heißen Ritt auf dem DAX. Jobstarter. Ihr Mut und ihre Reitkunst sollen allen deutschen Anlegern ein Vorbild sein. Das ist doch die Firma, bei der Sven Kolbe seine Arbeitsintegrationsmaßnahme macht. Bist du heute nicht dran? Was geht's dich an? Herzog, seine kleinen Frettchenaugen funkelten unberechenbar. Vertraulich schob er seine gefüllten Hängebacken an mich ran. Du siehst fertig aus, Kleiner. War wohl eine lange Nacht. Was weißt du denn darüber? Ich weiß, dass du zu viel säufst. Du bist schon das vierte Mal zu spät dran. Fällt unangenehm auf. Du willst doch deinen Job behalten. Wenn du klug bist, hörst du auf den alten Herzog. Er schnaufte erregt, während er den Krautsalat in die große Öffnung mitten in seinem Gesicht schaufelte. Dieser Typ arbeitete schon seit 20 Jahren für die Post. Er kannte alles und jeden. Da du ja so klug bist und alles weißt, weißt du sicher auch, wo Sven Kolbe ist. Der Junge ist nämlich unauffindbar. Manche Fragen sind letzte Fragen. Halt dein Klugscheißer Maul, sonst sorge ich dafür, dass du für immer schweigst, du mieser kleiner Stöffler. Sven Kolbe war wohl auch ein Klugscheißer. Habt ausgeschissen. Sei vorsichtig. Du weißt nicht, mit wem du dich anlegst. Herzog ist mein Mann. Ich bin in Gefahr. Ich muss verdammt vorsichtig sein. Die Schicht hatte begonnen. Allmählich wird's ungemütlich. Und ich tauchte ein in die Welt der Unterbezahlten, die wie Gespenster im kalten Neonlicht flatterten. Durch die Öffnung in der Mauer rollten die ersten Pakete aufs Band. Neben mir arbeitete der alte Längler. Er hatte schon längst das Pensionsalter erreicht. Na, mein Junge. Aber er konnte sich das Arbeiten einfach nicht abgewöhnen, weil er sich auch das Wohnen und Essen nicht abgewöhnen konnte. Hast du schon gehört, dass die ganze Frühschicht des Paketauslieferdienstes krank gemeldet ist? Mit einer Hand klammerte er sich an seine Gehhilfe, mit der anderen zog er die Pakete vom Band. Auch der junge Sven Kolbe. Interessant. Muss wohl eine Epidemie sein. Eine üble Jahreszeit. Pack dich immer warm ein. Mach ich, Franz. Ich mag dich gern, Johann. Du bist wie ein Sohn für mich. Deshalb, mein Junge, also, ich würde dir gerne meinen Weinkeller in Schlesien vererben. Ich konnte nicht sprechen. Tränen der Rührung drängten in meine Augen. Es gibt noch das Gute in der Welt. Hier, diese Flasche ist für dich, mein Sohn. Die wollte ich dir letztes Mal schon schenken. Ich habe sie immer bei mir. Es ist ein ganz besonderer Wein. Für eine besondere Gelegenheit. Jahrgang 1888. Franz, Wein aus Bomst? Bomst in Westpolen. Diesen Tropfen hat schon der Dichter Johannes Trojan geehrt. Fällt ein Tropfen davon auf den Tisch, so fährt er mit lautem Gezisch gleich hindurch durch die Platte. Eisen zerstört er wie Watte, durch Stahl geht er wie durch Butter. Er ist aller Sauerkeit Mutter. Band stopp! Notfall an Band 4! Ein Metallträger der Transportmaschine hatte sich aus der Halterung gelöst. Hans, hörst du mich? Und den Besitzer eines Weinkellers unter sich begraben. Hey, was ist denn hier los? Der alte Längler, der ist hinüber. Abgenibbelt. Hat den Arsch zugekniffen. In treuer Erfüllung seiner Pflicht für das Förderband. Bewegen Sie nichts! Lassen Sie mich mal durch. Längler atmete noch, als die Sanitäter sich den Weg bahnten. Schmerzerfüllt beugte ich mich über den alten Mann. Franz, halte durch! Der Wein. Gib Acht auf den Bumster. Ich werde die Flasche in Ehren halten. Weiter geht's! Los, alle wieder entspannt! Ihr habt genug geglotzt! Da hast du ja noch mal Glück gehabt, was? Herzog stand wie ein bedrohlicher Fleischberg vor mir. Es gibt viele von euch. Zu viele. Wen meint er mit euch? Weinliebhaber? Die hat das noch kein Rot verbracht, die die Erde sich zum Knecht gemacht. Und wer ist sie noch? Der gute alte Längler. Er ist jetzt in die ewigen Weinberge eingegangen. So hoch ein Pass durch Gletscher führt, so tief nach Wetter ein Berg man spürt. Mit düsteren Gedanken wandte ich mich dem Förderband zu. Die Arbeit hoch, die Arbeit hoch. Herzogs Lachen wie einen Dolch in meinem Rücken. Der Unfall war ein Mordanschlag. Er hat mir gegolten. Ich muss hier weg. So schnell wie möglich. Längler, mein Freund. Auf dich. Die letzten Sonnenstrahlen fielen ins Zimmer. Im Hinterhofgarten konnte ich die Wäscheleine meines russischen Nachbarn sehen. Schwer, schwer beladen. Mit sehr schwerer Unterwäsche erzählt sie die verdammt schwere Geschichte eines fleißigen Lebens. Schwer hingen sie auf der Wäscheleine wie Mannschaftszelte. Dazwischen blitzte die Abendsonne. Eine ganze Armada, mit der man hier England erobern könnte. Der Chor der gesäuberten Unterhosen sang zu mir. In dem weiten, wunderschönen Lande, von der freien Arbeit froh beschwingt, ist der Freiheit Helzes Lied entstanden, das vom großen Freund der Menschheit singt. Stalin führte uns zum Glück und Frieden, unbeirrbar wie der Sonnenflug. Ja, langes Leben sei dir noch beschieden. Stalin freute Rosse treu und klug. Ein erhabenes Gefühl beschlich mich und die Sehnsucht nach einem freien Leben mit freier Arbeit auf freien, frohen Feldern. Willkommen bei der Agentur für Arbeit. Arbeit macht froh. Alle unsere Plätze sind belegt. Ich musste wieder am telefonischen Motivationskurs teilnehmen. Mit 70 fängt das Leben an, komm, reih dich ein. Die Rente ist noch fern, und hing wie immer in der großdeutschen Warteschleife. Komm, reih dich ein, wir arbeiten sehr gern. Wir leben ganz der Arbeit rein. Mit 70 willst du nützlich sein, komm, reih dich ein. Bitte geben Sie Ihren Aktivierungscode ein. Durch die Eingabe meiner persönlichen Aktivierungsnummer konnte mein Berater nachvollziehen, ob ich angerufen hatte. Willkommen bei Ihrem persönlichen Motivationscode. Oh. Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, welche enorme Belastung das Leben eines Arbeitslosen für die Gesellschaft darstellt? Drücken Sie eine Taste Ihres Telefons und denken Sie darüber nach. Hochmotiviert vertrieb ich mir die Zeit mit einem Zeitungsartikel über einen meiner liebsten Kandidaten auf meiner Wunsch-Selbstmordliste. Berlin, eine Petition an den Bundestag mit 1670 Mitzeichnern, wollte die Porträts von Bundespräsident Joachim Gauck für Amtsstuben entfernen lassen. Es vertrage sich nicht mit einer modernen Demokratie, der jeglicher Personenkult fremd sein sollte. Der Antrag wurde abgelehnt mit der Begründung, das Aufhängen von Präsidenten sei eine weltweit übliche Praxis. Sie werden jetzt mit einem unserer freien Mitarbeiter verbunden. Hallo? Hallo! Hallo! Sie da! Ich will motiviert werden! Das ist doch hier der Motivationskurs, oder etwa nicht? Schon wieder. Bitterfeld. Es zischt das Bier, es ploppt der Wein, die Leber ist nicht gern allein. Auf das Aufhängen von Präsident. Und nun die Kanzlerin ganz privat. Mein erstes Erlebnis mit der Börse war ein sehr bewegender Moment, als mein Ziehvater Helmut Kohl mir die Grundlagen beibrachte mit dem hübschen Kniereitvers Hoppe, hoppe, Reiter, fällt die Aktie schreiter. Fällt er in den Graben, fressen ihn die Raben. Fällt er in den Sumpf, macht der Reiter plump. Ich fiel in mein Bett. Ergibst du dich dem Schlendrian, zu geben ein Organ, eine Niere oder mit? Das hält die Staatskasse auf Trab. Herr Marland. Setzen Sie sich. Sie wurden zum Gespräch gebeten, weil Sie Ihren Job bei der Post verloren haben. Schauen wir uns mal Ihre Akte an. Um Sie optimal unterstützen zu können, müssen noch einige Fragen geklärt werden. Sind oder waren Sie jemals Rechtsextremist? Wie bitte? Das Ministerium des Inneren sucht noch Praktikanten. Also nicht. Und Gotteskrieger. Wie sieht es damit aus? Haben Sie auf diesem Gebiet schon Praxiserfahrung? Ich halte mich an Bacchus. Auch nicht. Schade, denn wir bieten zurzeit zwei interessante Integrationskurse an. Ich backe mir eine Google-Hupf-Turban und ohne Bombe leben lernen. Nun ja, ich habe dennoch eine gute Nachricht für Sie. Die Firma Jobstarter vergibt einen Ausbildungsplatz für den Beruf des Schuheinläufers. Eine staatlich geförderte Umschulung. Aber ich habe doch schon einen Job als Mülldetektiv. Und einen bei der Post. Aller guten Dinge sind drei. Schuheinläufer ist ein ehrenwerter und solider Beruf. Sie tragen nicht nur Schuhe, sie tragen auch eine Verantwortung. Sie laufen edles, neues Schuhwerk ein, damit der neue Besitzer sich nicht quält. Stiefeletten, High Heels, Hackenschuhe, Hochfront-Pumps, Keil-Pumps, Sling-Pumps und vor allem natürlich Männerschuhe aus hartem Leder. Ich werde einen Schwächeanfall vortäuschen. Er gewann beim Preisausschreiben der Bundesregierung der schönste Beruf 2014 den ersten Preis. Ich könnte auch in die Ecke urinieren. Wurde von der Selbsthilfegruppe der Langzeitarbeitslosen Berlin-Brandenburg kreiert, die pro Jahr und Person stolze 700 Kilometer zu Fuß zurücklegen, zwischen Sozialamt, Flaschenrückgabestelle und Wohnung. Oder mir durch Luftanhalten das Leben nehmen. Herr Marland, unterschreiben Sie die Eingliederungsvereinbarung. Ich laufe ungern in anderer Leute Pumps herum. Wie Sie wollen. Das Amt will Ihnen ja nur behilflich sein, neue Perspektiven zu erschließen. Aber wenn Sie nicht kooperativ sind, bekommen Sie jetzt gleich in Zimmer 28 diesen elektronischen Schrittzähler als Motivationshilfe für die Arbeitssuche. Oh Gott. Bitte alles nur das nicht. Ein Service, den wir für ausgewählte Kunden anbieten. Mit dieser Aktion wollen wir den Arbeitslosen vor allem Lust auf mehr Bewegung und Aktivität im Alltag machen. Ihre Bewegungsdaten werden uns dann automatisch übermittelt und ausgewertet. Hören Sie auf. Hören Sie auf. Ich unterschreibe alles. Ich mache das mit der Ausbildung. Bitte aufhören. Sehr schön. Morgen Punkt 8 Uhr bei der Firma Jobstarter in Hellersdorf. Von dort werden Sie ins Bundesausbildungslager für Schuheinläufer transportiert. Das werden wir ja sehen. Mist. Der Drucker funktioniert wieder nicht. Ich bin gleich wieder hier. Warten Sie einen Moment. Ich hole Ihnen die Adresse. Aha. Malwick bessert sich sein Gehalt mit Slingpumps auf. Mein Blick schweifte über die karge 60er-Jahre-Einrichtung und blieb hängen an einem Aktenschrank mit der Aufschrift Depot. Kunden K bis S. K? Wie Kolbe. Knorpelverschleiß, Netzhautabnutzung, Leberwerte. Ja, was zum Teufel. Hier. Kolbe, Sven und Marita. Berechnung der Lebenserwartungsminderung. LEM gleich VG mal T. Verschleißgrad. VG ist gleich AC minus ein Getel. Bei gegenwärtiger Auslastung wird sich Sven Kolbes Haltbarkeit im Januar 2060 auf 0 reduziert haben. Aktueller Verschleißgrad 3 ist jedoch vorzeitig aus dem Produktionsprozess ausgeschieden. Tot vor 2 Wochen. Scheiße. Sven Kolbe ist also tot. Die müssen ihn umgebracht haben. Marita Kolbes endgültiges Verschleißdatum? Heute. Verschleißgrad 8. Transfer in Depot 6. Marland Johann. Verschleißgrad 8, Transfer in Depot 6. Morgen. Unfassbar. Das Amt ermittelt die Haltbarkeit seiner Kunden im Produktionsprozess. Hier die Adresse. Ah. Sie haben sich ein wenig umgesehen, Herr Marland. Na dann. Ich muss hier raus. Hier, Malwick. Wir haben hier eine Expresslieferung. Ich sitze in der Falle. Zwei unserer Mitarbeiter werden Sie jetzt zum hauseigenen Fotoautomaten geleiten. Dort wird ein Lichtbild für Ihren neuen Arbeitsausweis gemacht. Arbeitsausweis? Wieso? Viel Glück. Horrido! Zwei Typen geleiteten mich mit gezogener Waffe zu einem Fotoautomaten in einer dunklen Ecke des Flurs und stießen mich hinein. Willkommen bei der Agentur für Arbeit. Scheiße. Wie komme ich hier raus? Arbeit macht froh. Schauen Sie bitte freundlich in die Mitte des Spiegels, öffnen Sie Ihre Augen weit und blinzeln Sie nicht. Es werden 4 Bilder gemacht. Wo bin ich? Ich sehe... Hilfe! Nichts! Hallo! Geblendet war ich durch eine Bodenklappe in die Tiefe gefallen. Hört mich jemand! Ich musste direkt in einem Transporter gelandet sein. Um mich war Dunkelheit. Verzweifelt tastete ich nach meinem Überlebenskoffer, den ich immer bei mir trug. Ich griff nach der Taschenlampe. Ihr Lichtkegel streifte hektisch über die Metallwände. Nichts! In einer Ecke lag eine Abdeckplane. Das Logo der Post! Ich war in einem Posttransporter. Minutiös untersuchte ich jeden Millimeter des Bodens. Blut? Das ist Blut? Es war eine Fahrt in den Tod. Und nirgendwo ein Ausweg. Verzweifelt legte ich das Ohr an die Trennwand zur Fahrerkabine. Das ist der letzte Kandidat. Depot 6 ist vollständig geleert. Hinterlassen Sie keine Spuren. Nochmal so ein Pfusch wie bei Kolbe. Und Sie sind raus aus dem Geschäft, Herzog. Herzog? Herr Böhlitz, die Firma Jobstarter kann sich auf mich verlassen. Richten Sie das Ihrem Chef aus. Der Tod von diesem Sven Kolbe, das haben Sie vermasselt. Das war nicht eingeplant. Sie haben ihn doch zu den Japanern geschickt. Ich halte nicht viel von diesem neuen Japsen-Quatsch. Das wird nicht funktionieren. Ich bin nur für Depot 6 zuständig und da entgeht mir auch keiner. Die Post, Jobstarter und die Agentur für Arbeit, die hängen da alle mit drin. Auch die Japaner. Der Wagen fährt schon ganz langsam. Ich muss hier raus, bevor er stoppt. Aber wie? Eisenzerstörter wie Watte. Durch Stahl geht er wie Butter. Er ist aller Saugheit Mutter. Der Bomsterwein. Ich goss den Inhalt der Flasche auf den Boden. Der Bomster fraß sich durch. Ein Loch gerade so groß, dass ich hindurchschlüpfen konnte. Es muss gehen! Der Transporter war an die Rampe der Hauptpost gefahren. Die Tore hatten sich geschlossen. Ich war auf dem Postgelände gefangen. Guten Tag, mein Herr. Treten Sie näher. Jeder Gast ist willkommen. Eine unterirdische Stadt. Ich war in einem mir unbekannten Teil des Postkellers gelandet. Fassungslos starrte ich auf das Gewusel unzähliger Japaner. Manche trugen Schlips und Anzug, andere einen Schlafanzug. Unzählige mannshohe Kartons. Eine künstliche kleine Schlafstadt. Wir feiern heute Abend. Seien Sie unser Gast. Herr Matsusuki, dessen Namen auf einem Schildchen stand, das er am Schlafanzug trug, lächelte. Er reichte mir eine kleine Schale Reiswein und geleitete mich auf den freien Platz zwischen den Schlafkartons, der mit Reismatten und Futons ausgelegt war. Bunte Lampions und Papierblüten schmückten die schlichte Heimstatt. Wir sind Leiharbeiter aus der Präfektur Okayama in Japan. Wir bekommen in Japan Sozialhilfe und jetzt hat uns die Firma Jobstarter gekauft. Wir geben Kurse für deutsche Arbeitslose. Kurse? Wir helfen Menschen, effektiv zu leben, um die Staatskasse zu entlasten. Und was feiern Sie heute? Das Leben. Denn morgen ist der Weltsuizidtag. Er schenkte mir Reiswein nach. Nach 3 Stunden war ich über die Selbstmordstatistik der Japaner aufgeklärt. Am Montag im März brachten sich durchschnittlich 105,3 Japaner um. Die niedrigsten Werte gab es samstags im Dezember mit nur 63,1 Toten. Im April und Mai begingen hauptsächlich Hausfrauen Selbstmord. Im Juni eher Rentner. Kanpai! Auf das Leben! Die Japaner verschmolzen zu einem undefinierbaren, mystischen Lächeln. Und ich versank friedlich in den wogenden Reisweinfeldern. Thank you. Als ich erwachte, verriet mir meine Weltpräzisionsuhr, dass es bereits später Nachmittag war. Hallo! Hallo! Herr Matsuzuki? In der unterirdischen Stadt herrschte Totenstille. Hallo! Großer Gott! Was ist denn hier los? Auf dem Platz, auf dem gestern noch gefeiert wurde, lagen alle Bewohner der Kartonstadt ordentlich aufgereiht. Sie trugen Anzüge, sahen feierlich aus und waren zweifelsohne tot. Sie hatten sich mit Tabletten vergiftet. Das Handbuch für Selbstmord lag neben Matsuzuki. Weltsuizidtag. Die haben sich gemeinschaftlich umgebracht. Der Sozialhilfeempfänger und Leiharbeiter Matsuzuki lächelte mich ein letztes Mal an. Was ist denn das? Ein Pinguin! Ein Hightech-Pinguin-Roboter näherte sich mir. Um seinen Hals hing ein Zettel. Ich hinterlasse meinem letzten Gast meine Zweitleber. Sie hat mir jahrelang treue Dienste erwiesen. Ich habe sie auf den Gast programmiert. Sie hört auf den Namen Ima. Das bedeutet Geschenk. Möge sie ihm ein langes Leben schenken. Matsuzuki Zweitleber. Genial. In diesem Ding steckt ein hochleistungsfähiges Körperentgiftungsgerät. Mein Traum war in Erfüllung gegangen. Ich hatte nun eine Leber für den Notfall. Matsuzuki war ein Ehrenmann. Vorsichtig tätschelte ich Ima den Kopf. Ich wollte diesen Friedhof schnell verlassen und mir ein sicheres Versteck suchen. Herzog, das Amt, Jobstarter, sie würden mich suchen. Ich muss untertauchen. Aber vorher hole ich aus meiner Wohnung noch ein paar Sachen. Meine Zweitleber folgte mir hündisch. Herr Marland, und ein verbotenes Haustier. Verstoß gegen Paragraph 7b der Hausordnung. Das hier ist ein medizinischer Apparat. Nun, letztendlich spielt es keine Rolle mehr. Sie sind gekündigt. Das Amt ist über alles informiert. Wie? Aber entschuldige, das können Sie doch nicht einfach so machen. Meine ganzen Sachen. Die Wohnung haben wir leer räumen lassen, bis auf das Leergut. Und eine alte Schallplattenhülle. Gräfin Maritza. Leer? Wo sind meine Sachen? Wo habt ihr sie hingebracht? Jetzt antwortet du! Asoziales Spich! Doch, lassen Sie mich! Sie sind ja wahnsinnig! Ima! Fass, Ima! Ima! Fass! Nein, nein, weg mit dem Tier! Panisch fuchtelte sie mit ihrer Begrüßungsprothese herum. Dann sank die Verwalterin regungslos auf den Boden. Kein Puls. Die ist hinüber. In den Maklerhimmel. Meine Zweitleber sah mich erwartungsvoll an. In die Wohnung konnten wir nicht zurück. Jeden Augenblick würden die offiziellen Mörder hier auftauchen. Sie waren schon informiert. Jetzt komm, Ima. Komm! An welche Bouteille soll ich jetzt mein müdes Haupt betten? Kein Stern am Himmel. Es war tiefe Nacht in der großdeutschen Metropole. Obdachlos lief ich durch die Dunkelheit und bog in die Straße unter den Linden ein. Mir schauderte. Der Wind pfiff durch die Beine der eisernen Kanzlerin. Am Fuße des Denkmals ließ ich mich nieder und betrachtete den Metallklotz, der gewaltig über mir in die Höhe ragte. Auf dem ausladenden Dekolleté war eine Aussichtsplattform. Blutrot und von einer Brillanz, die ihresgleichen sucht, abgefüllt im zweiten Jahrtausend des Herrn. Prost, Ima. Ich hatte die letzte Flasche Beaujolais aus meinem Überlebenskoffer genommen. Die Notration mit integriertem, absprengbarem Korken Ein Spezialmechanismus, der gleich zur Sache kam. Vor Jahren hatte ich diese technische Errungenschaft sehr günstig bei der Russenmafia gegen einige Flaschen Wodka eingetauscht. Es zischt der Sekt, es ploppt der Wein. Die Leber ist nicht gern allein. Ja! Auf die ungarische Fürstin meines Herzens! Spurlos verschwunden! Wie all mein Hab und Gut. Ima. Ima. Oh, du schöne, brave Ima. Gute Leber. Dieser Matsusuki. Was für ein feiner Kerl. Ja. Auf dich. Kampai, mein Freund. Die Besten sind tot. Längler in den ewigen Weinbergen. Matsusuki. Marx. Du bist überfällig, mein Junge. Ah, Herzog. Dein Verfallsdatum läuft heute Abend. Schon vergessen. Herzog kam wie ein böser Geist aus der Dunkelheit. Ich war verloren. Mit letzter Anstrengung flüchtete ich in das Innere der eisernen Kanzlerin. Du kommst nirgendwo hin. Lass es uns gleich hier erledigen. Das spart uns Spaltenkraft und Zeit. Deine Freundin Marita Kolbe war da viel einsichtiger. Was willst du von mir? Nur deinen Tod, mein Junge. Du bist der Letzte auf der Liste. Aber ich kann schweigen. Schweigen wie ein Grab. Das wirst du. Vor mir die letzte Tür. Sie führte direkt in den Kopf der eisernen Kanzlerin. Dieser triste Raum wird mein Grab. Das ist das Ende der Reise. Mach dich bereit. Fass! Ima! Fass! Ima sah mich treuherzig an. Bevor ich den Bomster öffnen konnte, war Herzog schon bei mir und packte mich an der Gurgel. Ich wusste, dass die Frisur der Kanzlerin irgendwann mein Schicksal besiegeln würde. Johnny, du bist raus. Verschlissen. Depot 6. Hier wird das vordefinierte Profitziel durch Dezimierung erreicht, mein Junge. Was für ein Depot? Aktien, mein Junge, Aktien. Es geht um Futures. Sozialhilfeempfänger sind in unterschiedlichen Aktiendepots angelegt, je nach Verschleißgrad. Sie gehören großen Firmen wie Jobstarter oder der Post. Sie werden weltweit gehandelt. In Depot 6 ist Endstation. Wertoptimierung durch Dezimierung, damit der Kurs wieder stimmt. Ihr seid nur ein Fliegenschiss in der Statistik. Die Anleger wollen Geld sehen. Und das Amt hängt auch mit drin. Die verdienen mit, machen die Gesundheitschecks, arbeiten mit den Firmen zusammen. Das ist ein weltweites Geschäft. Da geht es um Riesensummen. Kolbe. Und was ist mit den Japanern? Ja, die Japsen. So eine Idee von Bölitz. Das Amt ist voll drauf abgefahren. Denen passen meine guten alten Methoden nicht mehr. Jetzt müssen plötzlich Japaner her, weil die sich in Selbstmord auskennen. Jobstarter importiert sie für Demotivationskurse, Depressionsseminare und Seppuku-Workshops. Dieser Sven Kolbe ist nur irrtümlich in solch ein Seminar gerutscht. Hat sich umgebracht, der Trottel. War erst Verschleißstufe 3. Die Assis sollen sich selber umbringen. Das neue Konzept Softkills. So ein Quatsch. Aus Bundesmitteln finanziert. Versaut mir das Geschäft. Doch, Schluss jetzt! Bring mir's hinter uns, nach der guten alten Methode. Hilfe! Hilfe! Tür zum Dekolleté-Balkon hatte sich geöffnet. Herzog war in die Tiefe gestürzt. Kopfüber steckte er im eisernen Dekolleté der Kanzlerin wie in einer Felsspalte. Ich sah auf den leblosen Fettkloß hinunter. Mir schauderte. Alle aus Depot 6 sind tot. Auch ich bin offiziell tot. Wo soll ich jetzt hin? Großer Gott! Sie lebt! Die Kanzlerin lebt! Ich war in einer Kampfmaschine. Die Frisur der Kanzlerin hob sich. Darunter wurde ein Flakgeschütz ausgefahren. Ein Kontrollpult! Stark! Geben Sie die Zielkoordinaten an. Die eiserne Kanzlerin war ein fahrbares Schlachtschiff. Ich hatte es versehentlich aktiviert. Nun wusste ich, was ich zu tun hatte. Und ich hatte viel zu tun. Reichstag! Haus der Wirtschaft? Deutsche! Nationales Handelszentrum. Springer Presse. Frankfurter Börse. Berechnung der Zielkoordinaten. Zeitpunkt des ersten Einschlages in 30 Minuten. Fahrgeschwindigkeit 50 km/h. Energie! Geschichten aus der großdeutschen Metropole. Folge 3. Einigkeit und Recht und Freiheit. Von Ingrid Marschang. Dramaturgische Mitarbeit Guido Lang. Es sprachen Johann Marland, Stefan Kaminski. Herzog Markus John. Jochen Malwig, Raphael Stachowiak. Franz Lengler, Michael Prelle. Hausverwalterin Katja Brügger. Marita Kolbe, Gabriela Maria Schmeide. Sowie Achim Buch, Andreas Grötzinger, Erki Hopf, Peter Kämpfe, Anne Moll, Christian Onciu, Christian Rudolf, Anne Weber und Samuel Weiß. Technische Realisation Katja Zeitler und Sabine Kaufmann. Komposition Sabine Wortmann. Chor Bart, Berliner A Cappella-Truppe. Regieassistenz Stephanie Porath-Walsh. Regie Andrea Ghetto. Produktion Norddeutscher Rundfunk 2015. Dramaturgie und Redaktion Susanne Hoffmann.